Herzlich willkommen zu Creamspeak. What the fuck? Ich habe in dieser Woche etwas gesehen, über das ich unbedingt reden muss. Nein. Oh doch. Sag bloß, was ist es? Die neue Schäber-Werbung, Katzenfutter, hat mich erregt. Ja, vielleicht kurz, und aufgeregt. Bevor wir Medias in Res anfangen, soll ich das Thema kurz ankotzen? Genau. kotz mich mit dem Thema voll. Das ist übrigens mein neuer Fetisch. Intellektuell, ja, okay. Angekotzt werden. Intellectual puking. Unser Thema heute ist nicht Gregor Gysi, warte mal, sorry, das habe ich gerade aufgemacht. Gysi. Oh, Gysi. Der türkische Cousin von Gregor Gysi. Gregor Gülen, der meiste hasste. Nein, so. Ich lese das immer automatisch so wegen dem Y. Das tut mir leid. Unser Thema heute ist: Darf es ein Konsequentchen mehr sein? Und das hast du dir wieder ausgedacht. Ja, klar. Und mein erster Gedanke, als ich das gelesen oder für mich selbst quasi nochmal vorgesprochen habe, habe ich mich gefragt, wie würdest du jetzt dieses Wort ausschreiben? Weil ich habe zwei, ich habe nämlich zwei Schreibweisen. Pass auf, hear me out. Und zwar entweder man sagen, logischerweise, ja, pass auf, entweder du sagst Konsequenzchen, ja, oder Entchen. Genau, weil Konsequenzchen würde ich jetzt mit E schreiben, das wäre quasi die Verniedlichungsform von Konsequenz, ne? Also die Konsequenz und das Konsequenzchen, und dann, jetzt wird es nämlich metaphysisch, du könntest auch ein Konsequentchen draus machen. Und das wird's. Wie nämlich die, also quasi die Verniedlichungsform von einem Quantum, aber ja, halt einem Konsequantum. Also das, richtig, Konsequentchen. Das Higgs-Boson unter den Abstrakten, über die sich noch, ja, Generationen von Podcastern den Kopf zerbrechen werden. Genau. How did so, they do it? Wo wir bei Kopfzerbrechen sind, auch wieder schön zurück. Ich habe letztens bei einer meiner YouTube-Recherchen habe ich Schäber-Werbung um den Kopf geworfen bekommen. Simple How-To-Tutorial. How to turn also, your PS4 into an Xbox. Ja, sorry. Genau. Und ich hab mir einfach was angeguckt und dann kam wieder diese Werbung. Und ich denke mir, Leute, ihr habt doch jetzt schon meine personalisierte Werbung. Warum riech ich Katzenfutter? Ich will doch nur in Ruhe Socken stricken für Anfänger gucken. Hört doch auf diese scheiß Werbung. Ich versuche jetzt seit einem Jahr, mir ein eigenes Bodypillow mit dem Gesicht von Erdogan zu machen. Ja. Und ich werde aber immer wieder gestellt, immer wenn ich den finalen ganz Stich, wenn du der Erdogan, der Schnäuzer, ganz kurz, wenn so du Erdogan sagen darfst, darf ich auch Gregor Gysi sagen, okay, wenn es darauf ankommt. Nee, Erdogan, das ist dann wieder nämlich der ostdeutsche Cousin von Erdogan. Okay. Erdogan. Also, ich wollte mir einen Erdogan Bodypillow machen und war gerade beim Schnäuzer angekommen, ne? Der ist ja wirklich schwierig und ich habe den jetzt auch nur halb fertig machen können, den Schnäuzer von Erdogan. Also links und rechts die Außenteile fehlen vom Schnäuzer. Und auf jeden Fall kam dann die Schäber-Werbung. So. Und ich hab die nicht gesehen. In dieser Werbung sieht man, wie ein Mann, sieht sehr lasziv aus, so ein bisschen One-Night-Stand, der hat auch so eine gute Plauze, steht in Boxershorts in seiner schicken Wohnung, daneben ist eine Frau und die wollen gerade ins Bett gehen. Und auf einmal fängt das Lied an. And I can't take that feeling anymore. So. Und es hat sich nach Chipmunks angehört, ne? Ja, Slowdown. Und dann geht das Lied los und seine Katze steht vor ihm und er guckt die Katze an. Ich habe keine Ahnung, also eigentlich müsste er schon eine Erektion haben, hat er sich aber für ein Videospot... Also er ist quasi schon mit dieser Frau zugange, oder was? Also die stehen noch nebeneinander, aber er hat schon die Hose runter, also die hängt dann auch so total peinlich. Sie ist noch komplett im Trenchcoat und er hat die Hose schon runter. Ich habe nicht auf die Frau geachtet. Das sagt wahrscheinlich wieder viel über mich aus. Aber auf jeden Fall, ich war so perplex davon, dass er dann diese Katze anguckt. Also er ist quasi schon, ne? Er ist schon bereit und er ich verstehe es nicht. Und dann guckt er die Katze an und die Katze ist geht schon weg. Bereit. Und er rennt der Katze hinterher mit den Hosen um die Knöchel und stapselt dann hinterher, also mit mutmaßlicher Erektion, rennt der Katze hinterher und gibt ihr dann zu fressen. Und diese Werbung hat mich wahnsinnig gemacht. Und die Tatsache, dass ich die quasi als Werbung. Das klingt nach einer sehr traumatischen Erfahrung. Ich habe den ganzen, ich habe sofort Katzenfutter gekauft und hab mich ausgezogen und bin mit der Hose an meinen Knöcheln durch den Rewe gerannt und habe nach Schäberkatzenfutter gefragt. Also, ich denke mal, dass diese Werbung, da die ja nicht wirklich personalisiert ist, ich google ja sonst nicht nach Katzenkram oder so. Vielleicht, weil ich so viel nach Pornos google. Cat food, Erection, nice genau. Apartment. Und ich denke mal, dass das wirklich einfach so an alle Leute rausgeworfen wurde und mit dem guten alten Wiesenhof, die Katze muss erstmal in Traumatherapie, Motiv. So, wir versuchen den möglichst bescheuertsten Werbespot zu machen, der möglichst viele Leute... Das ist die, das Franchise-Team-Up mit Schäber plus Wiesenhof. Ich glaube auch, die gleiche PR-Agentur... Von Atze Schröders Brutzlerwurst im Katzenfutter. Die gleiche PR-Agentur hat diesen Schäberspot gemacht. Also, um das nochmal zu sagen, genau, und der rennt an der Katze hinterher. Diese Werbeagentur ist wie so eine Alien, so eine außerirdischen Rasse, die von Planet zu Planet zieht und die einfach in den Ruin treibt mit ihren Werbespots. Und immer genau, weiterzieht, wenn eine Firma abgegrast ist. Und einen weiteren Weltkrieg anzettelt, um dann unser ganzes Katzenfutter zu klauen. Und am Ende steht er dann da neben der Katze und er sieht auch befriedigt aus am Ende. Es ist total bescheuert. Und die Frau hat dann schon wieder ihren Trenchcoat an und geht dann nach Hause, weil sie sich denkt, was ist das denn für ein abgefuckter Freak? Anstatt dass er jetzt mit mir in die Kiste hüpft, rennt er der Katze hinterher. Also es ist einfach, schaut es euch an, Schäber-Werbung, der Löres hängt ihm fast aus der Hose, aber Katze ist jetzt total... Nein. Ja, Miau heißt Miau. Hashtag Miau heißt Miau, das ist der offizielle Hashtag der Creepspeak War. Und das sind jetzt wieder die Konsequenzen. Die Konsequenzen sind daraus, dass jetzt jeder einen scheiß Werbespot kennt. Und egal, ob du eine Katze hast oder nicht, die Packung finde ich übrigens, sieht super schön aus davon. Und jeder, der... Siehst du, du bist schon langsam, sie haben dich. Ich guck mal, ob hier ein Twitter-Account hat. Es tut wirklich weh. Klar, es ist natürlich jetzt wieder das alte Ding, ne? Umso bescheuerter die Werbung, ne? Umso... toller verkauft sich oder umso mehr kommen wir auf die Seiten. Aber es scheint nicht so ganz aufgegangen zu sein, weil ich habe noch nichts anderes davon gehört. Also ich bediene mich gerade der Primärquelle und habe das nicht irgendwo beim Spiegel gesehen. Total bescheuerte Sex-Katzen-Werbung landet Hit, wie auch immer. Schäber-Brand. Ja, es ist wirklich, wirklich grauenhaft. Ich kann nur jedem empfehlen, schaut mal rein, guckt euch diese absolut bescheuerte Katzenwerbung an. Und dann kauft ihr eine Menge Katzenfutter. Und kauft euch Katzenfutter. Aber sperrt die Katze ein, wenn ihr einen One-Night-Stand mit nach Hause bringt, weil das Gefühl, seine Katze zu füttern, könnte euch emotional und sexuell so erregen. Ich frage mich jetzt gerade die ganze Zeit, ob das eine internationale Werbung ist, die halt irgendwie ins Deutsche übertragen wird und dann ist es halt so ein Pussy-Joke oder sowas, weil oder ist das, ja, weiß ich nicht. Nee, das sieht deutsch aus. Ich glaube nicht, dass das... Hat auch so eine richtig deutsche Plauze. Deutsche Plauze. Das erkennt man an der Plauzenform. Das ist nach EU-Richtlinien, das muss. Die Plauzenkrümmung. Naja, auf jeden Fall. Und dann meine Konsequenz daraus ist, macht die Werbung noch viel berühmter und redet in einem Podcast darüber. Okay, gut. Schön wieder aufs Thema zurückgeleitet. Konsequenzchen, noch ein Konsequenzchen mehr. Nee, Konsequenzchen hatten wir jetzt gesagt, genau. Und ein schönes Thema, was wir auch diese Woche hatten, da haben wir auch ein bisschen drüber getwittert, zumindest ich habe versucht drüber zu twittern, war der indirekte oder interpretierbar indirekte Trump-Appell Kill Hillary an die Waffenbesitzer Amerikas, wo er gesagt hat, ich rekapituliere das nochmal ganz kurz. Man merkt, an der Stelle wollte ich mal kurz, bevor ich jetzt weiter, ich muss mich kurz mal im Seitendetail verlieren. Und zwar hatten wir letzte Woche das Thema Bavarian Rhapsody und an all unsere Bavaria-Konnoisseure da draußen. Ich wollte mal kurz einen Shoutout geben. Vielleicht könnt ihr ja auch eine Konsequenz daraus ziehen. Ich trinke gerade ein Paulaner. Der ist schönes so ein Paulaner Hefeweizen. Aber, jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich der Plot. Jetzt kommt im offenen Krieg mit Bayern. M. Night, das sagen die Freio. Pass auf. Jetzt kommt der M. Night Shenanigans Plot-Twist. Und zwar trinke ich es nämlich aus der Flasche und nicht aus dem Weizenglas. Ja, das ist wieder... Suck it! So, alle Bavaren dürfen jetzt diesen Podcast ungestraft unsubscriben. Ich glaube, einer von drei Hörern ist Bayer. Ich bin mir fast sicher. Gehen wir zurück zu Trump. Erfolgreich die Hörerschaft dezimiert. Also, zurück zu Trump. Trump hat war letzte Woche, glaube ich, ne, hat in einer seiner öffentlichen Auftritte, in einer seiner Reden erzählt, dass Hillary Clinton vorhat, das Second Amendment, das Recht auf Waffenbesitz sozusagen einzuschränken oder ganz abzuschaffen. Und dass, wenn Hillary an die Macht kommt, das amerikanische Volk nichts mehr daran ändern kann, dass ihr Waffenbesitz eingeschränkt oder ganz abgeschafft wird. Außer vielleicht, hat er mal so öffentlich ganz kokett in den Raum gestellt, außer vielleicht die Waffenbesitzer selbst. Ich weiß es nicht. Er hat einfach gesagt, wer weiß, vielleicht können die Waffenbesitzer was ja daran ändern. Wer weiß. Und das kann man natürlich nun so oder so interpretieren, aber es wurde weitgehend quasi als ich krieg wieder auf die Schnauze von meiner Freundin, wenn ich so Sprachsalat abgebe. Also, es wurde in der Öffentlichkeit zumindest spekuliert, beziehungsweise so interpretiert wahrgenommen, dass es eine absichtliche Provokation war hinsichtlich, ne, die Waffenbesitzer könnten Hillary mit Waffengewalt davon abhalten, ihre Waffenbesitzrechte einzuschränken. Okay. Was ist die Konsequenz daraus? Welche Konsequenzen ziehen wir? Welche Konsequenzen hat die amerikanische Öffentlichkeit gezogen? Zuallererst. Und können wir bitte nochmal über diese Katzenfutterwerbung reden? Das Problem ist, was möchte die Werbung mir damit sagen? Möchte der seine Vote Katze for ficken? Trump. Will der Typ mit seiner Katze? Okay. Also, ich denke, das Ding ist, es ist eigentlich... Nee, von wann ist die Werbung? Wissen wir, von wann die Werbung ist? Die Werbung ist ganz neu, ganz frisch, ganz frisch. Weil das wird doch, das muss doch irgendwie so ein, auch so ein Team-Gina-Lisa-Ding sein. Das muss genau das gleiche sein, weil es geht ja ganz klar darum, wir haben jetzt festgestellt, sie haben sich quasi einen Step weiter von Wiesenhof gelernt, so Rape und Menschen kommt nicht so gut momentan, aber Rape ist irgendwie ein spannendes Thema, so, dann packt es einfach mit Tieren zusammen. Weil, ne? Die können sich nicht wehren. Werden nicht, weil Tiere werden nicht bestimmt Gericht, nicht vor irgendein vorgeladen. Gericht gehen und sagen, genau. Team, was weiß ich, Team Katze. Und Hashtag Team Katze und sagen, was ist denn so ein typischer Katzenname? Eigentlich ja. Lilly. Lilly, was? Ja, oder Gina Lisa auch. Was? Das ist mir doch scheißegal. Okay, alles klar. Katzen nennen. Ich bin auf jeden Fall dagegen, dass Katzen erstmal, dass man sich an Katzen verlustiert, und ich bin dagegen, dass Katzen für so dämliche zweideutige Werbespots genommen werden. So, und jetzt zurück zu dämlichen zweideutigen Trumps. Denn so. Dieser zweideutige Tweet oder das, was er gesagt hat, war ja ganz klar darauf gemünzt. Gemünzt, sehr schön, danke. Ja. Darauf gemünzt zu sagen, wir müssen Hillary verhindern, und wenn wir das nicht auf normalem demokratischen Wege machen, dann haben wir immer noch die Second Amendment People. Das war quasi das, was so ein bisschen mitschwang, und womit er sich dann entschuldigt hat und gesagt hat, das war eigentlich gemeint, war, das ist ja, das ist ja der Classic, ihr könnt sie demokratisch davon abhalten. Das ist ja so ein Classic Trump Move eigentlich. Er genau. hat ja so, ich habe das Gefühl, Trump hat so zwei Moves. Der eine ist sozusagen, irgendein bogus Bullshit rauszuhauen und es im Nachhinein irgendwie so zu spinnen, dass es halt harmlos klingt, obwohl eigentlich ganz genau die ganze Trump-Gefolgschaft weiß, dass es genau das andere gemeint ist. Und der andere Trump-Move ist, den finde ich auch mal so gut, a lot of very smart people say that this and this is that and that. Also dieses Trump-Ding, weißt du, anstatt halt irgendwie, ich weiß, es geht ja nicht immer darum, Quellen zu zitieren, aber einfach so quasi du. Ich habe das Gefühl, er versucht seine Äußerung permanent damit aufzuwerten, indem er behauptet, dass schlaue Leute die... Ja, aber jetzt ist ja das Problem, wir haben ja wirklich genug schlaue Leute, die sagen, nee, das haben schlaue Leute nicht gesagt, und jetzt müssen die Konsequenzen folgen. Wann ziehen wir denn endlich mal Konsequenzen und sagen, vielleicht auch, wir hören jetzt auf, ständig irgendwelche suggestiven Bilder von gesichtsverzogenem Trump und gesichtsverzogener Hillary zu zeigen, sondern werden jetzt einfach mal rational darüber diskutieren. Das fand ich so nice. Ne? Und warum werden keine Konsequenzen gezogen und vor allem nicht die richtigen? Wenn wir nehmen jetzt zum Beispiel mal den Fall Ederti. Die Konsequenz war, der Mann hat sich mit Kinderpornos erwischen lassen. Man hat ihm sogar noch vorher die Warnung gegeben. Achtung, die wissen jetzt Bescheid. Die gucken sich jetzt deinen Rechner an. Verlier den mal schnell in der Bahn oder lassen dir klauen. Was ist denn die Konsequenz daraus? Dass wir nächste Woche eine Sendung machen mit Kinderquatsch mit Sebastian Ederti. So, nur er darf sich nicht auf 20 Meter die Kinder, an die Kinder nähern, also muss er in einem anderen Studio aufnehmen. Es ist komplett verhunepipelt, was zum Teil gemacht okay, wird. Okay, also ganz kurz, um dich mal von deinem Rant... Nee, ich, dann lass mich kurz okay, selber zurückführen. Ende, ja. Denn was ist denn die Konsequenz, die wir daraus ziehen, wenn wir einen Menschenfeind Trump momentan ist Menschenfeind Trump einer von zwei Personen, die um die amerikanische Präsidentschaft kämpfen. Und wir sehen ganz klar, dass der Mann entweder augenscheinlich dumm und oder verrückt ist oder, was vielleicht noch schlimmer ist, höchst soziopathisch das Ganze als Spiel sieht, ja, und das einfach mal nur spielt. Er schauspielert dieses Verrückte und Leute himmeln ihn an, Leute Trump folgen ist, ihm. Trump ist quasi das Real-Life-Example, was passieren würde, wenn es Speicherpunkte im Leben gäbe. Wo du einfach mal speicherst und sagst so, ich guck jetzt mal, was passiert, wenn ich ja, jetzt... Ja, genau, mal sehen, was jetzt, wenn ich den Händler anmelde. Haue. Genau, und schauen. Was passiert, wenn ich diese Prostituierte absteche? Interessant. Und das Problem ist aber, und genau das, was passiert in GTA, wenn ich, oder in Skyrim, wenn ich den Händler absteche? Und das Problem ist aber, in einem Videospiel kommen dann die Wachen. Aber in der Realität ist das scheinbar nicht so. Der Trump, weil wir wahrscheinlich alle so überrumpelt davon sind. Aber, ja, nee, sorry, erzähl mal. Also, und, ne, also im Spiel passiert dann irgendwas, zumindest in den besseren Spielen. Aber bei uns passiert anscheinend nichts, sondern er bekommt weiter Twitter-Follower und ja, auch Real-Life-People-Follower. Und das ist das, was mich absolut verwirrt. Noch fast so sehr wie Schäberwerbung über Leute, die von Katzen erregt sind oder eine schöne, junge, blonde Frau links stehen lassen, um Katze zu füttern. Das ist so total bescheuert. Das verwirrt mich noch mehr als Trump, wenn ich ehrlich bin. Trump, ja. Aber übrigens, also ich möchte das kurz nochmal vielleicht ein bisschen auf einen Strang oder so zurückzuführen. Also wir haben Leute wie Trump und wir haben, du hattest eben Sebastian Idati angesprochen, die im Grunde genommen eine gewisse oder mehrere rote Linien eigentlich überschreiten. Zumindest auf einer gesellschaftlichen Ebene. Also wenn es jetzt, ich meine, im Fall Idati ist es irgendwie schon eine juristische Ebene, aber im Fall Trump, weiß ich auch nicht, ist es halt irgendwie gefährlicher Populismus oder so. Und es, die Frage ist, was passiert? Wie antworten wir als Gesellschaft und was sind die Konsequenzen daraus? So, das wollte ich nochmal kurz mal das auf einen Richtig, bringen. Genau. Und es ist schwierig. Und ich glaube, ich habe noch eine Theorie dazu. Ich glaube halt, dass zum Beispiel das Thema Trump, weil Trump hat ja eine riesen Reichweite, ich glaube schon, dass es halt einen erheblichen Backlash gibt gegen Trump aus der Öffentlichkeit. Nur die Frage ist, was wird am meisten gehört? Was sind die Stimmen oder welche ist die Stimme, die am lautesten und am präsentesten ist? Und das ist dann im Endeffekt immer noch Trump. Also solange die Konsequenz nicht irgendwie eine personelle ist oder so, oder solange der quasi nicht zurücktritt von seiner Kandidatur, was ich mir nicht vorstellen kann, oder solange er nicht aus irgendeinem Grund verhaftet wird, was ich mir auch nicht vorstellen kann, weil Americans sind ja sehr, sehr krass mit ihrem First Amendment und Meinungs- die Konsequenz, die er momentan spürt, ist natürlich, dass er momentan bei den Hochrechnungen an Wählerstimmen verliert. Genau, aber umso mehr schafft er es ja, sein eigenes Lager erstarken zu lassen und zu radikalisieren. Also man darf bei Trump, das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, auf der Seite von Michael Moore einen ganz schönen Bericht darüber, dass die wahre Stärke von Trump nicht wirklich in diesen ersten Hochrechnungen klar zum Tragen kommt. Da nämlich seine Stärke die ganzen Verdrusswähler sind, die dann wirklich am Wahltag es erstmal schaffen, aus dem Trailerpark rauszukommen und tatsächlich ihre Stimme abzugeben. Das ist so ein Kalendervorhang, so an diesem Tag, be sober on this day, so meth genau. The rest of the year, it's okay, but on this day, go vote Trump. Genau, und genau diese Leute sind das Problem. Und die sind immer noch gefährlich, weil die nämlich nicht in diesen Hochrechnungen auftauchen. Aber das jetzt mal dahingestellt, also es gibt natürlich eine klare Konsequenz. Und zwar, dass er jetzt selbst Leute aus dem rechten Spektrum, aus dem Republikaner-Spektrum verliert. Und meine Theorie, und ich glaube, es ist wahr, ist, dass Trump dass Trump vor einigen Jahren, und das wird jetzt rauskommen, weil es wird dann irgendwann ein Dokument kommen von mehreren Gutachtern beglaubigt. Und da steht, auf diesem Dokument steht ganz genau drauf, was er macht in diesen, also jetzt in den kommenden Jahren, also jetzt in der Gegenwart. Und es war alles nur ein großer Spaß, um den Republikanern zu zeigen, wie bescheuert sie eigentlich sind. Und dass in Amerika alles gewählt werden kann. Und ich glaube, es gibt sogar noch genug so weiter. Genug TV-Footage von früher, die das nahelegt, diese Theorie. Das stimmt. Genau, also er war ja früher auch eher Demokrat. Demokraten nah. Und ich glaube, es geht noch weiter. Der hat sich diesen Plan ausgedacht, irgendwann, als er 10 war. Dachte sich, meinst irgendwann, du? Wenn ich 50, 60 bin, dann lass ich... Der hat sich so einen Brief an sein zukünftiges Ich geschrieben und gesagt, Donald motherfucking Trump. Nee, der hat einfach... Der war bestimmt beim damaligen Präsidenten, Reagan, ich weiß es nicht. Und der hat ihm nicht die Hand gegeben bei irgendwas und hat gesagt, ich mache euch alle platt. Und dann hat er sich gedacht, ich leih mir jetzt eine kleine Summe von 1 Million Euro von meinem Vater und mache ein kleines Unternehmen, fahre das total an die Wand, aber bleib trotzdem irgendwie in den Medien drin und baue so eine Persona auf, die schon total hirnrissig ist. Und damit werde ich dann Präsident oder komme wenigstens ins letzte Rennen. Also sprich, Trump ist eigentlich das größte Genie unserer Zeit. Es ist der größte Performance-Künstler aller Zeiten. Und ich denke auch, dass dann irgendwann rauskommt, dass Yoko Ono und Marina Abramovic und die stehen alle hinter dem. Und arbeiten mit dem zusammen. Das ist meine Theorie ist das. Und man kann, glaube ich, in England auf alles wetten, habe ich gehört. Man kann wirklich auf jeden Shit wetten. Ich würde sagen, wir wetten. Ich würde mal sagen, also die Quote liegt bestimmt bei 1 Million zu 1. Deswegen würde ich sagen, wir wetten mal 1 Pfund. Weil, ja, 1 Pfund. Ja, perfekt. Und dann werden wir reich. Oder 2. Genau. Vielleicht, ich sag mal so 2, 3, 4 Pfund. 5. Genau. Und ich glaube, sein letzter Plan ist es, er möchte gewählt werden und im Weißen Haus legt er dann quasi seine Präsidentschaft nieder und er wollte Hillary verhindern, die ich übrigens auch nicht sonderlich großartig finde. Ne? Ja, muss ich auch mal sagen. Also aber Hillary ist ein... Gerinnere. Ja, okay, egal. Ja, aber machen wir ein anderes Mal. Ja, finde ich auch. Wir sollten mal so ein Presidential Election Special machen. Das genau, cool. vielleicht machen wir, ich habe das letztens schon überlegt, wir machen die den Abend der Präsidentschaftskürung machen wir in einem Livestream. Ja, finde ich cool. Setzen okay. wir uns hin und dann machen wir ein paar Hotdogs, kaufen dann uns ein paar Pistolen. Sehr gut. Und wir spielen russisch Roulette dabei. Und genau. Wer zuerst stirbt, verliert. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir Trump auf jeden Fall. Right, suicide and chill. Da haben wir Trump auf jeden Fall, denke ich mal, gut abgefrühstückt. Und da würde ich sagen, wir gehen in unsere erste Pause, oder? Wir machen ein kleines Päuschen, gehen unsere Katzen füttern. Ganz kurz, wir gehen unsere Katzen füttern. Bevor wir in die erste Pause gehen, würde ich mal kurz nochmal einen Anmerk machen, wie gut Paulana direkt aus der Flasche schmeckt. Das ist ein Geschmackserlebnis, ich sage es euch. Ich glaube, das Problem bei Bayern ist, dass die meisten Bayern nicht die motorischen Fähigkeiten haben, aus einer Flasche zu trinken. Wir sehen uns nach der Pause wieder. Bis gleich. Willkommen zurück zu Creamsby. Unser Thema heute ist Konsequenzen. Und... du, Max... Ja, Maschu. Ich war ja auf Twitter wieder ein bisschen unterwegs. Erzähl mal. Und ich will keine Namen nennen. Das ist, glaube ich, gemein. Und wir können uns jetzt darauf einigen, dass wir es biepen und dann biepen wir es nachher nicht und dann wirst du angezeigt und musst die Konsequenzen tragen. Wir folgen einem Podcast, der so ein bisschen. Ich glaube, das ist schon zu viel gesagt, ne? Wie viele Leute folgen mir? Also auf jeden Fall, die verfolgen Sex und die schreiben manchmal so ein paar sexuelle Sachen. Die verfolgen Straftäter. Nee, die machen immer so sie und er Sexgeschichten. Und die posten da manchmal Sachen und da habe ich drauf geklickt. Und jetzt bist du scarred for life und traust dich nicht mehr, das Internet anzumachen. Auf jeden Fall haben die dann noch Sachen retweetet und ich bin da auf so eine ganz neue Welt gekommen. Es gibt nämlich Sex auf Twitter. Wenn man nämlich keine Lust hat, sich einen Pornhub Premium Account zu holen, kann man auch einfach Twitter nehmen und man kann dann auf Sexprofile gehen und die zeigen was, dann. Was muss man dafür machen? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Also klar, ne, einfach nur für Recherchezwecke. Und ich habe da ein paar Seiten gefunden, also über diese eine Seite und hier steht bei uns Recent Searches Boob Day. Warst du das? Kann sein. Es war doch letztens war Boob Day. Okay, egal, erzähl mir, wie geht Sex auf Twitter? Auf jeden Fall habe ich, ich habe auf jeden Fall gesucht und es gibt dann so ein paar Profile und ganz oft sehe ich dann junge, Anfang bis Ende 20-jährige Frauen, die sich selber als Subs ausgeben in so einer BDSM-Beziehung, also ne, dominant und unterwürfig. Genau, Subs sind die Untergebenen quasi. Genau, und die Doms, ich habe heute alles recherchiert, und die Doms sind die Herren. Und ich wollte gerade an dieser Stelle einen Shoutout machen. Wenn sich eine 20- bis 25-jährige Frau in Köln dazu bereit erklärt, Auf jeden Fall gab es da. Ja, jetzt würde ich mal gerne wissen, möchtest du dominiert oder submissiv? Bei mir ist das Problem, ich möchte gerne auf Zuschnips beides haben. Also es ist stuntchoreografisch schwierig, aber ich möchte verstehe ich. Dass so wie mit heißer Kartoffel ein Timer läuft runter und dann muss ich das einfach einmal ganz schnell ändern. Die Sadomaso-Dialektik des Maschinen. Genau, und das ist einfach so schwer, deswegen habe ich keinen gefunden. Auf jeden Fall gibt es da Profile von jungen Frauen, die sind dann immer so Mitte 20, sage ich jetzt mal, und da steht dann immer bla bla bla, ich mag Katzen, finde die neue Schäber-Werbung total toll, spiele gern Pokémon Go, außerdem bin ich die Sub von was weiß ich, Walter Steinmeier. Und dann gehst du und dann gehst du und also gibt eine Frau Petri war das dann. Und dann gibt es halt Grüsi. Also auf jeden Fall ganz normale 25-jährige Mädels mit immer so ein bisschen edgy Emo-Bildern und dann steht da immer und ich bin außerdem der Sub von dem und dem. Und dann habe ich da drauf geklickt. Charlotte Roach. Nee, das sind dann wirklich immer so alte 60, 70 Jahre alte Männer mit ganz fragwürdigen Zügen im Gesicht. Und ich würde mich wirklich gern mal, ich interessiere mich wirklich dafür, weil ich möchte gern wissen, was da die Motivation ist für ein junges Mädchen. Also basically, du möchtest eigentlich wissen, wie bekomme ich jetzt auch eine Mitte 20-jährige. Ja, vor allem, weil ich muss ja jetzt schon mal Emo vorausplanen, für wenn ich selber so aussehe. Das stimmt. Ne? Und das stimmt. Also du merkst schon, das ist irgendwie ein ganz komisches Ding. Und ich möchte da gar nicht mit Prüderie rangehen. Ich möchte das absolut nicht verurteilen. Das darf auf gar keinen Fall falsch rüberkommen. Ja klar, du willst ja später mal selber davon profitieren. Genau, ich möchte selber davon profitieren. Jetzt anfangen zu riestern auf BDSM-Basis. Am Ende wird dann richtig dick abgeriestert, wenn ich 70 bin, im Folterkeller. Aber ganz kurz. Den ich mir von meiner Riester-Rente übrigens bauen kann, deswegen. Die Rente ist sicher. Da muss ich jetzt kurz mal nachfragen. Also, wie funktioniert das denn genau? Ist das quasi, bewegt sich das auf einer digitalen Ebene oder sind das dann tatsächlich? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich. Also tatsächlich. Weil, weißt du, ich meine, ich könnte mir ja was vorstellen, also wenn ich mich jetzt irgendwie, also angenommen, ich versetze mich jetzt mal rein in die Lage einer 24-jährigen Jurastudentin oder sowas, und ich habe vielleicht, weiß ich auch nicht, als Fun Pastime Activity kann ich mal auf Twitter so einen kleinen BDSM-Flirt mit irgendwie Kartoffel Heinrich 69 irgendwie anfangen und es ist alles sehr harmlos und irgendwie einfach flirty und macht Spaß, aber ich muss nicht wirklich mich mit dem auf dem Acker treffen und dann irgendwie den Acker pflügen. Das ist dann so eine Bauernsuppe. Ja, oder was weiß ich, das war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Und jetzt erntest du erstmal das Rübenfeld da hinten ab. Ja, oder was weiß ich, oder halt Pfandflaschen Peter 98. Ich hätte auch gerne eine junge 25-jährige Jurastudentin, die mein Rübenfeld erntet und bei mir in der Wohnung aufräumt. Ich verspreche, irgendwann gibt es Sex, aber erst, wenn die Wohnung blitzeblank ist und wenn jede einzelne Rübe im Schober liegt. Sehr schön. Gute Idee. Das geht dann schon in die Richtung Sklavenarbeit. Aber nee, es geht ja auch, es ist ja auch dieses ganze nicht Grey's Anatomy, 50 Shades of Grey. Ne? Und dann ist ja auch so eine 25-Jährige und dann kommt auch Mr. Steinmeier will see you now. Ja. Genau. Und, ach übrigens, das ist ein lustiger Fun-Fact dazu. Die Frau, die Frau, die das Ganze verbrochen hat, dieses Buch, hat ursprünglich, also diese ganze Geschichte von diesem Mädel und dem etwas älteren, total gut aussehenden, reichen Mann, also definitiv nicht irgendein 70-jähriger Typ. Ich würde sagen, ist das nicht genau dieselbe Story wie bei Twilight? Genau, und das war eigentlich Twilight Fanfiction. Um sich das mal vorzustellen, die ganzen. Oh, jetzt ohne Spaß habe ich das gerade predicted, oder? Nein, es ist tatsächlich, diese Frau hat Twilight Fanfiction gemacht und zwar in einem Sadomaso BDSM-Rahmen. Alter. Und zwar über zwei Jugendliche, Minderjährige, die im BDSM. Also, ich meine, diese ganze Twilight-Story ist ja nichts anderes als diese Silver Ring Society, kein Sex vor der Ehe, ne? Genau, aber so. Ich wollte gerade sagen, ganz, ganz kurz mal, weil der Dude in Twilight ist ja auch eigentlich wesentlich älter als die. Das kommt noch dazu. Vielleicht ist das diese Faszination und er ist ja auch wesentlich stärker und mächtiger. Ne? Also mit seinen ganzen Kräften und mit seinem Pferdepimmel. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Filme. Ich habe den ersten Film gesehen, kann mich aber an kaum noch was erinnern. Nur, dass ein Auto, glaube ich, auf sie zufährt und er wirft sich dazwischen und das Auto fliegt weg. Ich habe alle Filme gesehen. Ja. Meine damalige Freundin hat mich dazu überredet. Na, warum hat das denn nicht geklappt mit euch? Ja, das ist eine gute Frage. Er hat immer zu viel Fanfiction geschrieben. Also diese Fanfiction geht quasi darum, dass diese Frau Fanfiction zu jugendlichen Vampirromanen geschrieben haben, wo dann irgendwann so eine BDSM-Story draus wird. Und dann hat irgendein Verlag gesagt, Bombending, kaufen wir sofort. Also man kann grob sagen, dass das schon so geht ja schon so halb in Pädophilie rein, oder? Wenn das einfach, oder nicht unbedingt Pädophilie, aber irgendwie so dieses ganze minderjährige Kinder haben Sadomaso. Also es ist total krass. Ich wollte nur einmal ganz kurz an all die 40-jährigen alleinerziehenden Mütter, die unsere Podcasts hören, sagen, die 50 Shades of Grey Bücher, die ihr euch anlest, sind von einer höchst perversen und fragwürdigen Person geschrieben worden. Und aber das ist eigentlich, ganz kurz, da können wir eigentlich mal, könnte man da vielleicht auch mal so eine super komplizierte Sondersendung zu machen, weil boah, da muss ich die Bücher Sexualität, ja, Sexualität ist ja ist einfach super schwierig. Weil, ne, du dann an so einer Stelle fragst du dich natürlich berechtigterweise, wo hören denn eigentlich so Dominanzfantasien auf und wo fängt irgendwie moralisch verwerfliches Pädophilie, ja, wirklich. Aber nee, ist eigentlich eine interessante Sache. Ich glaube, wir werden das nur herausbekommen, wenn sich irgendeiner unserer Zuhörer dazu bereit erklärt, als Gast zu uns in die Sendung zu kommen und seine... Sebastian Idati zum Beispiel, zum Beispiel, der definitiv unseren Podcast hört und bestimmt ein großer Anhänger von den ursprünglichen Fanfiction-Romanen ist. Nicht von diesem verwässerten Wischiwaschi 50 Shades of Grading. Nee, von den richtig harten alten Nummern, als noch minderjährige Kinder und 2000 Jahre alte Vampire sich mit Peitschen auf die Eicheln gehauen haben. Genau. Und ich würde gerne mal wissen, ich würde super gerne in der Sendung jemanden haben, der wirklich in so einer Subdominant-Beziehung ist und uns mal irgendwie erklärt, wie man dazu das kommt. Das ist in der Tat eine gute. Also wirklich, ohne das jetzt, also ganz offen. Wir wollen angehen, das gar nicht verdammen, wir wollen nur wissen, wie man selber sowas bekommt. Genau, einfach wie, ich muss jetzt gar nicht die Wünsche und so, das möchte ich gar nicht wissen. Ich will einfach wissen, wie das läuft. Wie kommt man erstmal auf die Idee, dann zu sagen, ich habe diese Bedürfnisse, ich habe diese Wünsche und ich suche mir jetzt so einen 70 Jahre alten Mann. Du, ich würde mal, eine wilde Theorie in den Raum werfen. Ich glaube, das fängt eigentlich in der Regel in so einem Knuddels-Chat-Raum an, wo du einfach sagst, irgendwie so Blond Dragon 13, ich würde jetzt gerne in den Private Chat gehen und möchtest du CS haben? So. Also hat man das damals bei uns, ja, Counter-Strike oder Computersex hieß das damals. So. Damals hieß das, bedeutete das noch Computersex. Und dann verschickt man ein paar Kisses. Ich glaube, es heißt Cybersex. Aber oder Cybersex, whatever. Und dann verschickt man ein paar Kisses und vielleicht eine Rose und fertig. Und dann gehst du auf Twitter und dann bist du Sub oder Dom. Ne? Ich glaube, so leicht ist das. Ich glaube, ich hab ziemlich den Überblick. Ich glaube, also du hast eben schon so gut die wahren Origins von 50 Shades of Grey herausbekommen. Ja. Vielleicht ist es wirklich das. Ich möchte trotzdem, mich würde es wirklich interessieren, vor allem, weil es ja wirklich eine florierende Community auf Twitter ist, also so im allgemeinen Sex, weil keine Ahnung, wenn du in der Bahn sitzt, muss das manchmal sein. Ist auf jeden Fall sehr interessant und ich möchte da auch wirklich jetzt nicht, es ist natürlich gefährlich, wenn wir uns jetzt schon so fies darüber lustig gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, yo, ach, komm doch mal hin. Ach Quatsch, aber, das heißt doch nichts. Aber ich denke, wenn wir über was reden oder über uns über was lustig machen, das heißt doch eigentlich genauso viel, wie wenn Jan Böhmermann irgendwas sagt. Das hat doch eigentlich keine Bedeutung. Nur, dass wir kein Geld damit machen. Oh, no, he didn't. Nein, aber ich meine, ohne Spaß, ich glaube, das ist... Also vielleicht ist ja jemand, der mit so viel Selbstironie und Spaß am Leben und an der eigenen Sexualität und rein zufällig einen 70 Jahre alten Dom hat ja Lust bei uns Dominikaner. Mal. Genau. hat mal Lust bei uns ein in Dom die Sendung zu kommen. Rap. Represente doch mal die Doms. Alter, was? Oh mein Gott. Okay. Ja, finde ich gut. Lass uns mal jemanden dann, vielleicht in der Pärchenkombination auch. Wäre auch schön. Ja, warum nicht? Ja. Genau, finde ich gut. Gute Sache. So, was war noch die Woche? Ist es Olympia ist und so wie jedes Mal, wenn Olympia ist, interessiere ich mich leider nicht dafür. Ich interessiere mich leider auch gar nicht dafür. Also ich finde das ehrlich gesagt das Spannendste an Olympia war jetzt, dass das Wasser eine andere Farbe hatte. Und der eine hat sich die Haare gebleicht und dann waren die nicht mehr weiß-grau, sondern grün. Und der eine hatte Flecken auf dem Rücken und hat dann den Rekord vom Koloss von Rhodos gebrochen und war das nicht Phelps? Hat bei der ja, das war Phelps und der hat Suction Cups auf dem Rücken und hat irgendeinen 2000 Jahre alten Rekord gebrochen und Christoph Harting hat eine Diskus geworfen und eine Goldmedaille bekommen und dann bei der Nationalhymne gepfiffen und den ZDF-Reporter den Handschlag verweigert und deswegen ist er jetzt Staatsfeind Nummer 1. Es gab noch eine ganz andere Handschlagsverweigerung und zwar war der jüdische Judoka jetzt nur noch Judoka der genannt, um es kürzer zu machen. Was war da? Israelisch, ja genau, also nicht jüdisch, Entschuldigung. Aber wir nennen ihn trotzdem Judoka des Witzes wegen. Der hat gegen einen. Der hat verweigert sein Jew-Gold mit dem genau, der hat. Genau, das ist auch ganz wichtig. Max hat hiermit gerade gesagt, dass die Israeliten nur antreten, um Gold mit nach Hause zu bringen. Und das ist auf das, jeden was Fall wir allgemein wissen. Hat er. Habe ich bei South Park so gelernt. Gejudoed und. Der Araber, den er besiegt hat, wollte ihm nicht die Hand schütteln und ich habe das Video gesehen und es sieht wirklich böse aus und die, ich weiß gar nicht, wie sich die Organisation von Olympia nennt, aber auf jeden Fall, oder der Judo-Verband. IOC. Okay, und die versuchen jetzt alle abzuwiegeln und sagen, ja, es ist ohnehin toll, dass ein arabischer Judoka überhaupt mit einem Israeli. Wow! Ja, das ist ungefähr so, als, ich weiß nicht, du hast seit 20 Jahren mit einer Person nicht mehr zu tun und dann siehst du so und haust dir in die Fresse und ein Betrachter sagt, also wenigstens hat es wieder einen körperlichen Kontakt gegeben. Das ist so, als würde Franz Beckenbauer sagen, du hier in Katar sehe ich überhaupt keine Sklaven, die die Stadien aufbauen. Nein, also wir halten fest, IOC ist eigentlich FIFA Light. Genau, das ist so, als würde Beckenbauer sagen, ja wenigstens haben die was zu arbeiten, wenigstens sind die jetzt nicht mehr arbeitslos. Ne? Und genau. Wenn einer von denen stirbt, dann sagen sie, ja, es ist wieder einer weniger zum Durchfüttern in der Familie. Genau, also mit so einer ganz mit so einem, gar nicht Geigenhumor, einfach wieder vielleicht konsequenzlos wird es dann wieder abgetan und es wird gesagt, ja, aber jetzt sind die schlimm, aber wenigstens das und das. Also es ist natürlich ein absolutes Unding, wenn dort, ich weiß, offen präsentierter Antisemitismus in Olympia eigentlich die Veranstaltung, die genau das Gegenteil bewirken soll, ne? So eine sportliche Übereinkunft aller Kulturen und aller Länder. Genau, und Respekt. Apropos Respekt, beziehungsweise apropos Respektlosigkeit, ich würde jetzt mal eine gute Überleitung zu meiner persönlichen, sehr privaten, intimen Cream of the Week intim ist immer gut. Herstellen. Sehr intim, creamy. Und zwar, meine Cream of the Week ist ein, wie gesagt, ein privates. Darf ich ganz kurz, bevor du sagst, du hast nämlich eben gesagt, wegen Boobs Day auf Twitter, ich war voll enttäuscht von Boobs Day. Die Boobs Day Tweets waren eigentlich hauptsächlich Leute, die gefragt haben, ist heute nicht Boobs Day? Also, anyone please show me your boobs? Ja, genau. I didn't see like und any boobs ist ja, today. Ist ja unser erstes Jahr auf Twitter und wir müssen ja mit den ganzen Geflogenheiten. Das stimmt. Ne? Deswegen ist ja also, ganz, schwache ganz normal. Leistung, ganz schwache normal. Schwache echt Boobs Day. Make Boobs Day great again. Mhm. Ne? Make Boobs Day Shows on Boobs again. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, nachher hast du dann irgendwie lauter 13-Jährige, die ihre Brust in die ich weiß ja nicht, und dann bist ich du wieder direkt ist in der für mich aber, glaube ich, genau das gleiche Thema wie bei Twitter-Porn. Ist, glaube ich, nicht so mein Fall. Ne? Wenn man sich irgendwie nach sexueller Erregung sehnt, es gibt, dann mache ich das nicht, wo ich auf den gleichen... Genau, du kannst es irgendwie segregieren und das einfach in gesunde Schubladen sozusagen unterteilen, sagen, das ist jetzt die Ecke für Porno, das ist die Ecke für, weiß ich auch nicht. Ja, also auf jeden Fall möchte ich das nicht auf der gleichen Timeline haben wie, keine Ahnung, Frauke Petri, dieser doch, also ich finde der Zusammenhang Frauke Petri und Porno passt schon relativ gut. Ja, generell also ist das sehr, nee, aber ich wollte das jetzt gerade, ich wollte das unter eins führen, also erregende Dinge wie Porno und Frauke Petri möchte ich nicht auf meiner Timeline haben. Ja, verstehe. Weil wenn das es etwas gibt, wenn es etwas Overkill gibt, was mich erregt, dann ist das Boobs Day und burschikose Frauen mit strenger jungen Scheitelfrisur, die rechte Tendenzen haben. Und sich ab und zu mal auf der, genau, auf das der also für die Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen, auf meiner BDSM-Wunschliste. Eine 20 bis 70 Jahre alte Frau mit burschikosem Äußeren, wahlweise AfD-Mitglied, die hätte ich gerne bei mir in einem Dominant-Sub-Verhältnis. nur so, um das einmal jetzt die ein der, für alle Mal aus dem Weg geräumt zu haben. Die in der Freizeit auch mal Waffengewalt gegen Grenzgänger anwenden. Genau, als besonderer so. Fetisch. Schön. Also, meine Cream of the Week. Ich war das Wochenende in meiner Heimatstadt in Hamburg und habe mich mal wieder so richtig schön von meinen verehrten Eltern durchführen lassen. Bin so richtig gut wie so ein letzter Sohnemann-Schmarotzer angekommen mit so einem Sack voll Wäsche und hab den einfach auf den Tisch geknallt. Nein, also es war super entspannt. Ich habe mich einfach mal wieder blicken lassen und habe quasi Grundnahrungsmittel und Waschgangsbasierte Dienstleistungen gegen Photoshop-Wissen und IT-Kenntnisse ausgetauscht, wie man das so macht als Sohn. Und im Zuge dessen habe ich mich auch mal wieder mit einer alten Freundin getroffen in Hamburg und war ganz nett. Wir haben irgendwie, weiß ich auch nicht, wir sind ein bisschen spazieren gegangen im Regen, schön Hamburger Schiedwetter. Und dann sind wir irgendwann eingekehrt bei so einem kleinen Italiener, weil wir tierisch Hunger hatten. Kleiner Italiener. Ein der, kleiner die, war, Italiener. So, und ich möchte kurz mal, ich muss euch quasi kurz mal das Rahmensetting dazu noch geben. Also, diese Kollegin von mir ist extrem passionierte Pokémon Go-Spielerin. Passionierter, als ich es mir hätte vorstellen können. Und wir haben schon während des ganzen Hinwegs da hin zu diesem Restaurant oder zumindest in die Gegend, weil wir haben uns das spontan ausgesucht, haben wir Pokémon Go gespielt und das ein oder andere Pokémon auch schon gefangen. Und wir konnten auch nicht direkt in den Laden reingehen, obwohl wir wirklich am Verhungern waren. Wir mussten erst noch an dem Laden vorbei um die Ecke, weil sie noch an irgendeiner Pokémon-Arena ihr Pokémon deponieren musste. Und ich glaube, so weit war ich noch gar nicht. Ich glaube, ich kann noch gar keine Arenen battlen oder so. Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall sind wir dann zu diesem Italiener rein, der eh schon fast am Schließen war. Das war eh schon so ein bisschen rude. Und wir haben gesagt so, ja, ist das noch okay? Hat die Küche noch offen? Können wir uns die noch reinsetzen? Und er sagt, ja, passt schon, ist okay. Solange ihr jetzt, ich mach die Kaffeemaschine jetzt sauber. Solange ihr jetzt nicht Pokémon Go spielt. Solange ihr jetzt nicht Pokémon Go spielt, so. Nee, also der ganze Laden war schon so ein bisschen am Schließen. Aber es war halt so ein bisschen so ein kleiner, kitschiger Italiener. Die hatten so eine Playlist mit so, oh, sole mio. Und so voll das Programm, ne? Und wir saßen an unserem Tisch. Und sie meinte wirklich so allen Ernstes einfach so, okay, hier ist so ein Pokestop direkt neben diesem Restaurant. Ich packe da jetzt mal so ein Lockmodul drauf. Und dann saßen wir wirklich beim Italiener, während im Hintergrund diese Ristorante-Werbungsmusik sozusagen lief. Ja, und hatten beide unsere Smartphones auf dem Tisch liegen mit Pokémon Go aktiviert. Und der Kellner hat dann so ein bisschen die Karten gebracht und so, hat die Bestellung aufgenommen und irgendwann das Essen auch gebracht und er guckte die ganze Zeit schon so super suspekt, weil wir einfach wie die letzten Assis die ganze Zeit an so einem Handy irgendwie hingen. Und mit dem Ergebnis, dass wir dann wirklich da saßen und wir also unsere Carbonara geschlürft haben und so, das war wirklich sehr so, oh, ja, warte mal, hier ist ein Goldini. Und haben dann die ganze Zeit irgendwie so unsere scheiß Pokémon gefangen, während wir beim Italiener saßen. Also ich glaube, das war das... ja, das war das wahrscheinlich das kulturell Verwerflichste, was ich bisher in meiner Gamer- und Menschenkarriere bisher so getan habe. Das war meine kleine private Cream of the Week. Mal wieder was für die Völkerverständigung von Italienern und Deutschen getan. Nee, absolut nicht. okay, meine Cream of the Week ist nur eine ganz kleine und soll auch so langsam das Ende einleiten. Und achso, ich muss noch übrigens was dazu sagen zu diesem ganzen BDSM-Kram. Ne? Wenn es wirklich darum geht, dominant und Sub zu sein, ich stehe nicht auf Schlagen oder Hauen oder ähnliches. Also ich will nicht gehauen werden und ich will auch nicht zuhauen. Also wenn dann nur mit einem Handtuch oder so, mit einem trockenen. Wie damals in der Männerumkleide. Genau, so schnell. Nee, aber auch nicht so, auch nur so ganz locker. Und ich bin auch wirklich nicht gut im Bett. Also ich habe eigentlich nichts zu bieten und will auch nichts von anderen. Deswegen, es ist eher sowas wie sich treffen und zusammen. Also BDSM, ja, aber bitte für asexuell. Ein bisschen Pokémon spielen oder so Sachen. Genau. Also asexuelles, also nur BDM. Nee, Quatsch, S steht ja gar nicht für Sex. Genau, einfach. okay, sehr schön. Ich dachte, S ist für Sex und M ist für Mascho. Aber genau, also wirklich nur freundlich, vielleicht was zusammen spielen, Brettspielen, Monopoly oder so. Aber dann auch ohne Gewinner. Also einfach nur spielen und gucken, dass, also dass keiner verletzt wird. Genau. Meine Cream of the Week Miau heißt Miau. Miau kommt Miau. Aus Miau. Lima und zwar Peru und dort echt? Gibt es, ja genau, und dort haben sich 50.000 Leute zusammengefunden, um gegen Gewalt, doch, um für, nein, Quatsch, um gegen Gewalt gegen, um für BDSM lass. Für Pokémon Go Spiele. Es ist schon super spät, wir haben gerade hier auf unserer Uhr steht 2:30, deswegen verhaspeln wir uns auch die ganze Zeit ein bisschen und auch, weil wir so blöd sind. Also, hat nichts damit zu tun, dass wir schon was getrunken haben. Auf jeden Fall in Lima, dem berühmten Herkunftsland der Bohnen. Lima-Bohnen. Ja, aber was ist das für eine geile... Und Lima, Home of the Bean. Genau. Heimatort der berühmten Bohnen- und Frauenschänder, haben sich 50.000 Frauen zusammengefunden, um gegen Bohnen- und Frauenschänder... Schema-Werbung zu... Sorry. Um gegen Bohnen-, Frauenschänder und Katzenschänder... Katzenschänder-Werbung zu demonstrieren. Weil in Lima ist es tatsächlich so... also auf der WBO-Liste ist, ich glaube, ich weiß nicht, auf der Top 10 von Frauenschändern und Frauenrechtbeschneidern sitzt Peru auf Platz 3. So, und ich glaube, das habe ich sogar mitbekommen, da hat ein Mann seine Frau erschlagen, weil sie zu viel Knoblauch ins Essen gepackt hat. Und was einerseits vollkommen verständlich ist, aber dann nicht in Lima. Weil das ist überhaupt nicht verständlich. There is no such thing as too much Knoblauch in the food. Genau. Aber jetzt mal wirklich nur Spaß halb beiseite. Also der Mann hat wirklich seine Frau totgeschlagen und es passiert wohl immer wieder öfter, dass Gewalt gegen Frauen und Kinder geschieht. Eskaliert. Es ist wirklich spät, ne? Ich habe jetzt nur so einen beschränkten, okay, Wortschatz von 30 Worten. Prekäre Situation bezüglich Max, übernehmen Sie. Frauenrechten in So, und dort haben jetzt 50.000 Menschen demonstriert, unter anderem auch der Präsident und seine Frau. Und ich denke, wenn wir von Konsequenzen sprechen, genau, eigentlich ist es mal schön zu sehen, dass tatsächlich Konsequenzen gezogen werden. Wenn man sagt, okay, wir sind jetzt mittlerweile auf Platz 3 und wir wollen jetzt Litauen und der Schweiz nicht den Rang von 1 und 2 ablaufen. Und das ist natürlich ein Spaß. Also schaut selber nach, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, dass Indien wird oben dabei sein. Und vielleicht Saudi-Arabien? Boah, du hast jetzt wieder so einen guten Turn von Uplifting auf Depressing. ich weiß es nicht, aber... auf jeden Fall. Ich verstehe schon, was du meinst. Es ist erstmal eine schöne Geste, aber es ist erstmal vor allem eine lobenswerte Konsequenz, die aus jahrelangem Fehlverhalten. Wegschauen vielleicht auch. Ja, genau. Und Wegschauen der Politik gezogen wird. So. Darf ich da kurz mal? Ich habe nämlich eine schöne Sub. Sub-Cream of the Week, sind auch auf so einer Uplifting-Note. Und zwar, was ich auch sehr schön fand, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, um ein bisschen Happy News machen und ein bisschen Cream of the Week und alles ein bisschen, dass wir euch wieder guten Gewissens in die Woche entlassen können und irgendwie ihr euch nicht wieder direkt Schmerzmittel und Gin irgendwie in Lieder reinhauen müsst, nachdem ihr die Folge gehört habt. Noch eine Cream of the Week von mir war die Befreiung von Manbij, falls ich das so ausspricht. Auf jeden Fall diese Befreiung von der syrischen Stadt durch die freien demokratischen, Moment mal, wie war der Name genau? Demokratische Kräfte Syriens. Also ein Kräftebündnis hat diese Stadt befreit von der IS-Herrschaft und hat auch zahlreiche Geiseln da irgendwie befreit. Und es gab einen schönen Spiegelartikel dazu. Ich meine, die Lage ist natürlich nach wie vor unfassbar komplex und ich erhebe da auch keinen Anspruch auf irgendwie Vollständigkeit in meiner Berichterstattung, aber ich habe nur die Bilder gesehen und es waren einfach Bilder von Männern, die sich mit einem strahlenden Grinsen im Gesicht, irgendwie den Bart, den vom IS aufgezwungenen Vollbart abgeschnitten und abrasiert haben von Frauen, die ihren Niqab verbrannt haben. Und ein Bild, das fand ich besonders klasse, ich muss es mal kurz mal raussuchen, also es waren natürlich auch Heavy Kids und so, ein Bild fand ich wirklich super. Das war einfach eine Frau, wirklich mit tiefen Furchen und Falten im Gesicht, also wirklich schon hohen Alters, auch mit Kopftuch und voller Montur soweit, die einfach sitzt mit so einem total beseelten Lächeln im Gesicht und eine Zigarette raucht. Das fand ich so super, dieses Bild. Das fand ich so, das hat mich richtig glücklich gemacht irgendwie. Auch hier wieder der kleine Einwurf von Creamsweep: Rauchen tötet. Rauchen tötet. Aber der IS auch. Deswegen. Der IS und, auch. Ich weiß also nicht, insofern. Ich glaube, Rauchen führt immer noch um Meilen. Aber der IS holt aber immer mehr auf. Aber ohne Spaß, was ist denn die Mitgliedschaft im IS, wenn du nicht mal zwischendurch mal eine tötest? Mitglied ist man jetzt richtig? Mit Ausweis, mit so einem Clubausweis. No Girls Allowed. Wahrscheinlich. Ja. Also, haben die haben auch so ein kleines Clubhaus. Einfach mal die Lektion, die Moral der Folge Creamspeak diese Woche: statt dem IS beizutreten, einfach mal eine Packung Season mehr rauchen. Einfach mal, ohne Spaß, Kids start smoking. Ja, fangt einfach mit dem Rauchen an. Ne? Scheiß auf den IS. Weißt du, die mögen euch ein paar Sachen vom Paradies erzählen, aber wisst ihr, was wirklich besser ist als 72 junge Frauen, ist einfach mal an einer schönen Camel Light zu ziehen oder an der Golowa. Komm mal hier, mit Zigaretten tötest du dich auch. Halt langsamer und nicht ganz so flashy, aber. Und seien wir mal ehrlich, Rauchen ist schon eine Ecke cooler als Ungläubige zu morden. Also wirklich. Genau. Deswegen mit der Moral, mit dieser moralischen Note hören wir jetzt auf. Fangt mit dem Rauchen an. Die Frau, die jetzt mal nicht so böse sein, wenn die Frau zu viel Knoblauch ins Essen macht. Einfach mal eine rauchen, sich ein Bart abschneiden und wir hören uns nächste Woche. Bevor ihr mit der Hauskatze in die Kiste springt, mal kurz fragen, ob das auch consensual ist. Genau. Und wenn nicht, Konsequenzen ziehen und sich einen Hund anschaffen. Die wollen immer. Alles klar. Damit. Bis zur nächsten Woche. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann, gehabt euch wohl. Stay creamy. Bis dann.